Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Freude, Trauer, Langeweile, Karrieresprung. Vielleicht sogar Kündigung, Seitensprung, Hochzeit, Geburt, Tod, Urlaubsabenteuer oder Prüfungsstress. Jeder blickt auf sein ganz persönliches Jahr 2008 zurück. Und das Jahr neigt sich unweigerlich seinem Ende zu. Wir nutzen die Gelegenheit, es noch einmal Revue passieren zu lassen. Schließlich gab es neben den persönlichen Erlebnissen auch historische Ereignisse, gute wie schlechte, die uns alle bewegten. Sie hören heute den Jahresrückblick von Andrea Rickert, die ihre Sicht der Dinge im Beitrag von Krisen und Freudentaumel ganz persönlich darlegt und dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die Finanzkrise. Ein weltumspannender Flächenbrand ist die Finanzkrise. Wir stecken noch mittendrin und schauen ungläubig zu, welche virtuellen Wege und Verzweigungen das Geld gegangen ist, wie global verstrickt die Geldmärkte sind und wie ungestraft die Verantwortlichen davonkommen, deren einziges Streben die Gier war und ist. Lehman Brothers, Hypo Real Estate und Bayern LB, um nur einige Kandidaten zu nennen, sind pleite oder stehen mit leeren Konten und offenen Händen da. Die Finanzkrise hat sich rasend schnell zu einer Wirtschaftskrise ausgewachsen. Mittlerweile strecken auch deutsche Wirtschaftsunternehmen ihre leeren Hände in Richtung Vaterstaat und Mutter Merkel aus. Die sollen's richten. Die Krise zeigt eindeutig die Notwendigkeit und Aktualität von staatlichem Handeln, das den Märkten Spielregeln und damit auch Grenzen setzen muss. Für die Großen gibt es milliardenschwere Hilfspakete. Mit bis zu 400 Milliarden Euro bürgt der Staat für Kredite zwischen den Banken. Für die Kleinen gab es das Versprechen von Kanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Spätestens mit dieser Garantie wurde auch der letzte Bürger hellhörig. Was passiert mit meinem Job? Hat das Ganze Auswirkungen auf meine Rente? Auf mein Erspartes? Können wir Steuerzahler das Hilfsprogramm überhaupt stemmen? Streben nach dem echten Amerika. Die ganze Welt blickte dieses Jahr gebannt auf die USA. Wer würde am 4. November die Präsidentenwahl gewinnen? Der aufstrebende Charismatiker Barack Obama oder das politische Urgestein John McCain? Obama wurde, nicht zuletzt wegen der aufkeimenden Finanzkrise in den USA, eindeutig gewählt. Hello, Chicago! If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Auf ihm lasten jetzt riesige Erwartungen und eine schier übermenschliche Verantwortung. Die Amerikaner hoffen, dass er fundamentale Probleme wie Finanzkrise, zwei Kriege, die ständige Bedrohung durch Terrorismus und die zunehmende Verarmung der eigenen Bevölkerung bewältigt und außerdem die Interessen Amerikas in der Welt ohne Cowboy-Mentalität vertritt. Und auch wir Deutschen hoffen, dass Amerika unter seinem neuen Präsidenten zu einer Politik der Toleranz, der Offenheit, des partnerschaftlichen Vorgehens zurückfindet. Werte, die Amerika einst auszeichnen. Achterbahnfahrten zur Macht. Eine charismatische Persönlichkeit wie Barack Obama fehlt Deutschland. Dafür gibt es aber machtgierige und kurzfristig denkende Politiker zuhauf. In Bayerns CSU rollten die Köpfe von Erwin Huber und Günther Beckstein nach dem dramatischen Machtverlust der Landtagswahlen im September. Die Partei hat eine deftige Watschen vom Bürger bekommen. Der Stratege Horst Seehofer übernahm dankbar die bayerische Führung und im Hintergrund litt der Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber wie ein Hund. In Hessen gierte die SPD-Chefin Andrea Ypsilanti 9 Monate nach der Macht und bemühte sich um eine rot-grüne Minderheitsregierung mit Duldung der Linken. Das Ganze mündete in ihr ganz persönliches politisches Waterloo. 4 Parlamentarier aus den eigenen Reihen verweigerten ihr die Gefolgschaft. Fortsetzung folgt im Januar mit Roland Koch und Thorsten Schäfer-Gümbel. Ich habe mich natürlich schon auch gefragt, an welchen Stellen sind die Fehler passiert. Und um es auch gleich zu sagen, ja, es gab diesen Fehler im Wahlkampf, so definitiv auszuschließen, wir machen es nicht mit den Linken. Ich habe den Fehler eingestanden vor meiner Partei, auch gegenüber den Medien, der Presse. Sie wollen es immer wieder hören, ich kann es auch wieder sagen. Auf Bundesebene rumorte es in der Volkspartei SPD. Parteichef Kurt Beck ging, Franz Müntefering kehrte zurück und der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement trat beleidigt aus seiner Partei aus. Wir wünschen uns im Superwahljahr 2009, in dem zahllose Wahlen auf Bürgerinnen und Bürger warten, Politiker, die uns mitreißen, die in uns Begeisterung für die Politik wecken und die bereit sind, auch etwas zu ändern. Es ist doch Weihnachtszeit. Laola muss von innen kommen. 2 große Ereignisse prägten das Jahr 2008 aus sportlicher Sicht. Die Fußball-EM in der Schweiz und Österreich brachte nicht die ersehnte Euphorie, ein zweites Sommermärchen, wie man es 2 Jahre zuvor bei der Fußball-WM im eigenen Land erlebt hatte. Die deutschen Spieler kamen zwar ins Finale, aber am Ende siegten verdientermaßen die Spanier. Im August blickte die Welt dann nach China. Bei den Olympischen Spielen in Peking setzte das Gastgeberland auf gigantische Bilder. Die Wettkämpfe waren mehr von dem Streben nach Perfektion als von ausgelassener Lebensfreude geprägt. Leider haben der politisch missbrauchte Fackellauf, eine rigide Pressezensur, das lasche Umgehen mit dem Thema Doping und die Tibet-Unruhen nicht unbedingt zu einer Öffnung Chinas beigetragen. Um den Globus. Die guten Nachrichten. Es gab aber auch Grund zur Freude in diesem Jahr. Auf allen Kontinenten und besonders in Afrika feierte man den ersten afroamerikanischen Präsidenten, der in den USA gewählt wurde. In Deutschland konnten viele Arbeitslose ihre Jobsuche beenden, denn die Zahl der Arbeitslosen sank Monat für Monat. Die Zahl der Arbeitslosen sank im November um 8.000 auf knapp 3 Millionen. Das waren knapp 400.000 weniger als noch vor einem Jahr. Auf der anderen Seite der Welt, in Australien, bejubelten die Ureinwohner im Februar die Erklärung ihres Premierministers, der sich bei ihnen für das in der Vergangenheit an den Aborigines begangene Unrecht offiziell entschuldigte. Besonders erfreut war auch der deutsche Tumorforscher Professor Dr. Harald Zurhausen. Er wurde mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Harald Zurhausen erhielt den Preis für seine Arbeiten zur Krebsentstehung durch humane Papillomaviren. Sie waren die Grundlage für den ersten Impfstoff gegen Krebs, die Rettung für viele Menschen. Und zum Schluss noch starke und wahre Worte eines alten Mannes. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, werden Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Natürlich, aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe der heute, vielleicht sehr zu Recht, preisgekrönten. Wir hoffen, liebe Wissen.de-Hörer, dass Sie für sich persönlich ein positives Resümee 2008 ziehen können und wünschen Ihnen Mut und Kraft für 2009. Denn von beidem brauchen wir für das kommende Jahr viel. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet noch einmal nachlesen unter wissen.de/Jahresrückblick. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.